ein Rapper, mehr, doch kein Rapper, der immer nur labert, bin zu Hause, nimm was Neues auf. Du ein Rapper, mehr, doch ein Rapper, der sagt, was er denkt und das immer gerade raus. Nur ein Rapper, mehr, doch kein Rapper, der große Pläne hat, ich bemerke nur meine Zeit wird knapp. Nur ein Rapper, mehr, doch ein Rapper, der jede Zeile unterschreiben kann und so bleibt's nun mal.